Morgenandacht, Reinhard Hirtler, 1. Korinther 1, Tag 13. Guten Morgen und guten Morgen. Schauen wir uns heute Vers 11 an. Meine lieben Brüder und Schwestern, ich habe ein ernstes Anliegen, das ich euch vortragen muss. Nun drängt Paulus sie nicht nur, er hat ihnen auch etwas sehr Ernstes zu sagen. Denkt daran, dass er den Kontext nicht verändert hat. Der Zusammenhang ist immer noch derselbe, nämlich, dass sie nicht in Einheit leben. Worin besteht also die ernste Angelegenheit, über die er offensichtlich sehr besorgt ist? Schau, Paulus sagt: Denn ich habe von denen aus der Hausgemeinde von Chloe erfahren, dass ihr euch zerstörerisch gestritten habt. Siehst du, das ist das Problem, das sie hatten. Das Problem war nicht, dass sie eine Meinungsverschiedenheit hatten. Das Problem war auch nicht, dass sie unterschiedliche Theologien hatten. Das Problem war, dass die Streitereien schlimm und zerstörerisch waren. Die Leute berichteten Paulus davon. Offensichtlich haben sie ihm einen Brief geschrieben, den Paulus natürlich sehr ernst genommen hat. Hör zu, Paulus lehnt Klatsch und Tratsch ab. Ich glaube also nicht, dass diese Leute getratscht haben. Ich glaube, dass es sich um Dinge handelte, die die Gemeinde tatsächlich zerstörten, und die Menschen waren besorgt. Da Paulus der geistliche Vater der Gemeinde war, musste er etwas unternehmen. Weil er die Gemeinde liebte und daran glaubte, dass Gott sie stark machen würde, musste er nun etwas dagegen tun. Schau, was er sagt in Vers 12. Ich muss das zur Sprache bringen, weil jeder von euch behauptet, verschiedenen Predigern treu zu sein. Ist das nicht interessant? Von Anfang an macht er mehrmals sehr deutlich, dass der Erfolg der Gemeinde und die Stärke der Gemeinde allein von Jesus abhängt. Er wusste also, dass alles von Jesus abhängt. Paulus wusste, dass er kein Vertrauen in sich selbst hatte. Er hatte kein Vertrauen in die anderen großen Prediger. Paulus vertraute nur in eine Person, nämlich in Jesus. Und weil diese Leute ihr Vertrauen nicht mehr auf Jesus, sondern auf Menschen setzten und sie so stark waren, dass sie anfingen, darüber zu streiten und sich zu entzweien. Paulus wusste also, dass sie sich von Jesus als Zentrum entfernt hatten und Menschen in den Mittelpunkt stellten. Deshalb konfrontierte er sie damit. Schau, er sagt: Die einen sagen, ich bin ein Jünger des Paulus oder ich folge Apollos oder ich bin ein Jünger des Petrus, dem Felsen, und die anderen, ich gehöre allein zu Christus. Schau, wenn ein Leiter unsicher ist und die Leute zu ihm sagen, hey, ich bin dein Jünger, fühlt sich der unsichere Leiter sehr gut dabei. Doch Paulus tat das nicht. Paulus wusste, dass diese Haltung die Gemeinde tatsächlich zerstören würde. Genau das sagte er auch. In Vers 11 sagt er, ihr habt euch zerstörerisch gestritten. Das Zerstörerische war also nicht die theologische Meinungsverschiedenheit, es war, dass Jesus aus dem Zentrum entfernt wurde und Menschen in das Zentrum gestellt wurden. Ich sage dir mal etwas. Fast jedes einzelne Jüngerschaftsprogramm, das ich in meinem Leben gesehen habe, mochte ich noch nie. Verschiedene Gemeinden haben Programme, wie sie Menschen in die Jüngerschaft bringen. Sie haben zum Beispiel einen Pastor mit 20 Jüngern. Und die Jünger sind dem Leiter unterstellt. Er macht sie also zu Jüngern. Aber ich habe das noch nie auf eine gesunde Weise gesehen. Eigentlich war es genauso wie hier in Korinth. Oh, ich bin der Jünger von Paulus. Nein, ich bin Petrus Jünger, er ist der Fels. Nein, ich bin der von Apollo, er ist der Prophet. Aber Paulus sagte, das ist zerstörerisch. Warum ist es zerstörerisch? Weil der Einzige, der Jünger haben darf, Jesus ist. Jesus sagte, verkündet das Evangelium allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Aber er hat ihnen nicht gesagt, dass sie Menschen zu ihren eigenen Jüngern machen sollen. Nein, er sagte, tauft sie auf meinen Namen. Das heißt, Jesus war ihr Meister. Du sollst dir niemals selbst einen Jünger machen. Du sollst auch niemals der Jünger eines anderen Menschen sein. Wenn du mir zuhörst und versucht hast, mein Jünger zu sein, dann ist das falsch. Hör auf damit. Du musst ein radikaler Jünger von Jesus Christus werden. Alles andere wird entzweien. Morgen sprechen wir mehr darüber.